In der Hölle von Tjeb Wall. In Lastautos rollt die Division vom linken Flügel des Offensivgebietes auf den rechten. Unser Weg führt in ungefähr 10 Kilometer Abstand parallel der Front entlang. Wir fahren durch Peron und viele andere Ortschaften, von denen viele durch Fliegerbomben schon arg mitgenommen sind, andere aber, verschont von der grausamen Hand des Krieges, noch friedlich in der Augustsonne träumen und von der Bevölkerung bewohnt sind. Ferner Geschützdonner begleitet uns auf der ganzen Fahrt. In dem Dorfe Anneux nahe der Stadt Combray beziehen wir Quartiere. 2 Tage haben wir hier Zeit zum Ausruhen, dann soll es weitergehen. Zuerst werden 25 Mann Ersatz, die direkt aus Deutschland kommen, den geschwächten Gewehrbedienungen zugeteilt. Sie reichen nicht ganz aus, um den alten Bestand wiederherzustellen. Am nächsten Vormittag nimmt die Kompanie an einer Vorführung von Flammenwerfern teil. Das ist eine der jüngsten und furchtbarsten Kriegswaffen. Wie die Feuerwehr mit Wasser spritzt, so schleudern die Flammenwerfer ihr Tod- und verderbenbringendes Feuer. Aus einem Stahlrohr zischt der Strahl unter starker Rauchentwicklung 30 Meter weit. Was er berührt, steht sofort in hellen Flammen. Dieser Apparat soll beim Nahkampf Verwendung finden und auch zum Ausbrennen und Ausräuchern von Unterständen dienen. Schon am folgenden Morgen werden Vorbereitungen für die Ablösung getroffen. Wir empfangen Lebensmittel und Fleischkonserven für 3 Tage. Es wird uns mitgeteilt, dass es in der neuen Stellung noch viel toller zugeht als bei Estrée. Wir kämen vom Regen in die Traufe. Die neuen Leute werden gleich den richtigen Begriff vom Krieg bekommen, wenn sie von der Heimat weg in solche Kämpfe geraten. Gegen Mittag werden wir mit unseren Gewehren und Munition in Lastautos verladen. Die Fahrt geht nach Bapaume. Von da müssen wir zu Fuß weitergehen und unsere Lasten schleppen. Zum Glück wird unser Gewehr, weil wir zuletzt in erster Linie gelegen haben, als Reservegewehr in dem Dorf Irl postiert. Die anderen Bedienungen haben noch eine gute Stunde Weg bis zur Front. Ehe die Ablösung vor sich gegangen ist, werden noch mehrere Stunden vergehen. Es dunkelt bereits, als wir in Irl eintreffen. Deutlich vernimmt man schon das Geschützfeuer des Abschnittes, das begleitet wird von dem dumpfen Rumpeln tausender Geschütze der übrigen Front. Man bekommt jetzt schon einen Begriff, wie es ungefähr in der Stellung aussehen mag. In einem Haus am Dorfeingang beziehen wir Quartier. Ein geräumiges Zimmer, in dem mehrere Pritschen aufgestellt sind, steht uns zur Verfügung. Auf den Pritschen liegt Holzwolle. Jeder sucht sich ein Lager und baut es zurecht. Danach verhängen wir die Fenster, zünden Licht an und machen es uns so gemütlich wie möglich. Noch einmal gehe ich ins Freie. Trübe und dunkel ist die Nacht. Unheimlich wette leuchtet die Front. Gespensterhaft stehen und fallen die zitternden Lichtscheine der Leuchtkugeln. Der Regimentsabschnitt zieht sich vor dem Dorfe Tjeb Wall über das Gehöft Mougy-Ferm nach Porzières hin. Es ist ein weit vorgeschobener Posten, seit Wochen hart umkämpft. Die Gegner, hier sind es Engländer, suchen rechts und links die Flanken einzudrücken, um den vorgeschobenen Zipfel, von dem aus es kaum 4 Kilometer bis nach der großen Stadt Albert sind, abzuschneiden. Erbitterte Kämpfe spielen sich dort täglich ab, die im Heeresbericht nur mit wenigen nüchternen Worten abgetan werden. Was aber hinter diesen wenigen Worten steckt, weiß nur der, der es miterlebt hat. Mit Worten kann es kaum geschildert werden. Wir sind müde vom Marsch des Nachmittags und legen uns bald auf die Pritschen. Noch bevor wir eingeschlafen sind, kommt eine Gruppe Infanteristen hereingestürmt. Sie suchen schon lange Unterkommen, fanden es aber nirgends. Sämtliche Häuser, die noch einigermaßen bewohnbar sind, sind vollgestopft mit Mannschaften. Es dauert eine Weile, bis sich die Leute ihr Lager zurechtbauen und zur Ruhe kommen. Erst dann können auch wir schlafen. Am nächsten Morgen unterziehen wir das Haus einer eingehenden Besichtigung. Dabei entdecken wir im Keller einen Stollen, der ziemlich tief hinunterführt und dort mit einem Stollen aus dem Keller des Nachbarhauses Verbindung hat. Er dient als Schutz gegen schweres Artilleriefeuer und Fliegerbomben, denn beschädigt sind die Häuser schon alle. Auch das Dach dieses Hauses weist Spuren eines Treffers auf. In dem dicht am Dorf sich vorbeiziehenden Wiesengrund steht ein schweres Geschütz. Man spricht von einem 42-Zentimeter-Mörser. Wenn er von Zeit zu Zeit seine schweren Brocken abschießt, klingt es, als wenn ein D-Zug vorbeirauscht. Ein Stück abseits auf halber Höhe ist zur Täuschung des Gegners ein leichteres Geschütz eingebaut. Auf den Feldern befindet sich noch das überreife Getreide. Meist sind die Ähren abgeschnitten. Die Haferfelder haben die Artilleristen abgeerntet, weil sie Futter für die Pferde brauchten. Während des Vormittags ziehen die Infanteristen wieder aus. Ich gehe mit Schaubel auf die Suche nach Kartoffeln. Ein Feld haben wir bald gefunden. Wir buddeln zwei Sandsäcke voll aus und begeben uns wieder zum Quartier. Die anderen haben schon Feuer im Herd angebrannt und einen großen Topf aufgetrieben, in dem wir unsere Kartoffeln kochen. Thiel besitzt eine überzählige Fleischbüchse, deren Inhalt wir dazuschütten. So hat die ganze Bedienung ein schönes Mittagessen. Wenn wir auch verhältnismäßig genug Verpflegung bekommen, so reicht sie doch nicht aus, den Magen restlos zu befriedigen. Im schönsten Essen werden wir gestört. Wir hatten wohl gemerkt, dass draußen auf der Straße Aufregung herrscht, haben dem aber keine besondere Bedeutung beigemessen. Plötzlich kracht es recht sonderbar und gleich mehrere Male kurz hintereinander. Wir sind neugierig. Brandt geht hinaus, um nachzusehen, was los ist, kommt aber gleich wieder hereingestürzt mit den Worten: »Feindliche Flieger werfen Bomben!« Nun rennen alle hinaus. Eine Anzahl englischer Doppeldecker fliegt über dem Dorf. Einer von ihnen ist ziemlich über uns. Im Nu sind alle wieder im Haus und rennen nach dem Keller. Die Treppe ist gar nicht breit genug. Jeder will zuerst unten sein. Gleich darauf kracht es ein paar Mal ganz nahe. Wir hören das Ballern von Abwehrgeschützen und das Tackern der Maschinengewehre, die die Flieger beschießen. Als die Luft rein ist, gehen wir wieder hinauf in die Stube, um unser Mittagessen fortzusetzen, das allerdings inzwischen kalt geworden ist. Am Nachmittag kommt der Verpflegungswagen und bringt uns warmes Essen und Munition. Es kommen auch noch 5 Mann mit, ein Trägertrupp, der bei uns einquartiert wird. Sie sollen von hier aus Munition und Lebensmittel nach vorn bringen. Gegen Abend erscheint der Hauptmann im Quartier. Er sucht 3 Mann, die in der kommenden Nacht nach vorn gehen und den Standort der einzelnen Gewehre feststellen sollen, damit er, wenn er sie morgen Vormittag aufsuchen will, einigermaßen im Bilde ist, wo er sie finden kann. Einer von den 9 meldet sich freiwillig. Er scheint sich die Sache recht einfach vorzustellen und er ist eben neugierig, wie es an der Front zugehen mag. Wir haben es früher ja auch so gemacht. Bekommt man den Befehl? Gut, dann wird er eben ausgeführt. Selbst der Hauptmann verlangt es von keinem seiner Leute, sich freiwillig zu melden. Durch das Los werden noch 2 Mann bestimmt. Als es dunkel wird, gehen die 3 Mann ab nach vorn. Die Front rumort die ganze Nacht. Am Morgen fängt es an zu regnen. Erst im Laufe des nächsten Vormittags kommen 2 von ihnen wieder zurück. Der Freiwillige wurde verwundet und ist gleich nach dem Hauptverbandsplatz gegangen. Wir hatten sie alle 3 schon aufgegeben. Die Gewehre haben sie nicht alle gefunden. An der Front geht es toll zu. Die Besatzungen haben schwere Verluste erlitten. 3 Mann vom Trägertrupp müssen sofort als Ersatz nach vorn. Wir aber sollen in der folgenden Nacht Verpflegung und Munition in die Stellung bringen. Den ganzen Tag lang regnet es, was vom Himmel herunter will. Für den Gang nach vorn in dieser Nacht sind Thiel, Schaubel, ich und einer vom Trägertrupp namens Zocher vorgesehen. Zocher war schon in der vergangenen Nacht mit und weiß ungefähr Bescheid. Abends, gegen 19 Uhr, gehen wir los. 2 Mann tragen Verpflegung und 2 Munition. Unser Weg führt am Dörfchen Püs vorbei, in dem der Divisionsstab liegt. Dann geht es über Miromont und Grandcourt der Stellung zu. Dunkel ist die Nacht, der Himmel trüb. So trübe wie der Himmel ist hier alles, die ganze Lage der Stellung und unsere Stimmung. Unaufhörlich rinnt der Regen. Vor Grandcourt bekommen wir schon Artilleriefeuer, das Dorf ist ziemlich zerstört. Ungemein schwer ist das Laufen, die arg zerfahrene und von Granaten aufgerissene Straße ist vom Regen vollkommen aufgeweicht. Vor- und zurückfahrende Munitionskolonnen jagen an uns vorüber, dabei spritzt uns der Straßenkot ins Gesicht, hin und wieder strauchelt einer. Die Granattrichter, die sich in der Straße befinden, bemerkt man erst, wenn man drin liegt. Wir nähern uns der Artilleriestellung. Die Blitze des Mündungsfeuers zucken in die dunkle Nacht. Granaten pfeifen und schlagen ein. Das angestrengte flotte Laufen mit den schweren Lasten bringt uns in Schweiß. Wir passieren einen Hohlweg, in welchem viele schwere Geschütze eingebaut sind, die ununterbrochen feuern. Beim Laternenlicht arbeiten die Kanoniere, über ihnen krepieren Schrapnells. So schnell wir können, eilen wir durch den berganführenden Hohlweg und erreichen keuchend und schwitzend eine Anhöhe, wo uns ein Laufgraben aufnimmt. Hier machen wir ein wenig Rast und wechseln die Lasten, denn zwei Kästen Patronen wiegen 70 Pfund und wollen geschleppt sein. Ein schauriges Bild bietet sich hier dem Auge. Pech, schwarze Nacht, hüben und drüben überall das Aufleuchten der Geschütze und die grellen Blitze der krepierenden Schrapnells und Granaten. Hinter uns, vor uns und rechts und links bersten Geschosse. Mit gemischten Gefühlen gehen wir weiter in die ungewisse Nacht. Vorn knattern Maschinengewehre. Der Laufgraben, den wir benutzen müssen, ist kaum gangbar. Er ist zusammengeschossen und durch den Regen verschlammt. Bis an die Knie warten wir manchmal im Wasser und kommen nur mühselig vorwärts, schweißtriefend, durchnässt, bis auf die Haut, mit schweren Lasten. Flachbahngeschosse fliegen in geringer Höhe über den Erdboden und krepieren mit scheußlichem Knall. Wir müssen im Graben bleiben, der Schlamm zerrt an den Füßen. Die Telefonleitungen sind in den Schlamm getreten, wir bleiben oft in den verwirrten Drähten hängen. Zocher geht als Erster voraus, er hat gestern Nacht denselben Weg schon einmal gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass er nichts zu schleppen hatte und dass der Graben noch nicht so verschlammt war. Plötzlich sitzt Zocher in einem tiefen Trichter, der sich mitten im Graben auftut und voll Wasser steht, bis an die Brust steckt er darin. Wir müssen ihm heraushelfen. Ein Vorwärtskommen im Graben scheint unmöglich. Also versuchen wir es einmal auf Deckung. Es läuft sich leichter, aber überall sind wassergefüllte Trichter, deren Oberfläche im Schein der aufsteigenden Leuchtkugeln glänzt. Gewehrkugeln zischen vorüber, vor uns krepiert eine Granate und kurz hinter uns ein Schrapnell. In Grabennähe gehen wir vorwärts. Man gewöhnt sich nach und nach an alles, auch an das Laufen in dunkler Nacht und an alle Geräusche, die Gefahr bringen. Die Füße haben sich ein gutes Tastgefühl angeeignet. Man merkt auch im Dunkeln sofort, ob man festgetretenen Boden unter den Füßen hat oder nicht. Das Ohr hat sich auf die verschiedenen Geräusche der heransausenden Granaten eingestellt. Mit ziemlicher Genauigkeit kann man die Stelle des Einschlags bestimmen und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, indem man sich auf den Boden wirft oder im nächsten Trichter verschwindet, wenn solche vorhanden sind. Hier heißt es immer ruhig Blut bewahren und die Geistesgegenwart nicht verlieren. Die dauernd aufsteigenden Leuchtkugeln erhellen das Gelände. Bei ihrem Verlöschen wird es aber umso dunkler um uns. Schaubel fällt in ein Granatloch, er muss erst aus den Gurten herauskriechen, ehe er überhaupt aufstehen kann. Wir sind ein gutes Stück vorwärts gekommen. Plötzlich ein nahes Pfeifen. In der nächsten Sekunde sind wir alle vier schon im Graben. Das Wasser spritzt auf. Zur gleichen Zeit krepiert dicht bei uns auf der Deckung eine schwere Granate. Erdschollen und Schlamm klatschen hernieder. Beim Sprung in den Graben habe ich Gesicht und Hände voll Morast bekommen, der sich nur mühsam entfernen lässt. Schaubel war mehr in den Graben gerollt als gesprungen und daher vollständig in den Morast geraten. Da wir nun einmal halten, wechseln wir gleich unsere Traglasten. Weiter. Reste von Baumgruppen tauchen im Lichtschein auf. Noch öfter müssen wir Schutz vor einschlagenden Granaten suchen. Schließlich erreichen wir die Trümmer von Tiepwall. Ein Posten ruft uns an. Wir sind am MG-Gefechtsstand, unserem Ziel, angelangt. Wir atmen auf. Nun aber hinein in den Unterstand. Er ist voller Leute. Sie sind zum größten Teil von den vorderen Gewehren und warten schon lange auf uns. Zugführer Reimann liegt hier. Er verwaltet zugleich das Lebensmittel- und Munitionsdepot, das hier untergebracht ist. Er verteilt gleich die Verpflegung. Die Leute verschwinden, einer nach dem anderen, und der Unterstand wird leer. Eigentlich wollen wir auch gleich wieder gehen, Reimann rät uns aber zu warten bis gegen 3 Uhr. Um diese Zeit sei es ruhiger. Uns soll es recht sein, wir sind hundemüde, denn wir waren 5 Stunden unterwegs. In den durchnässten Kleidern legen wir uns auf den feuchten Fußboden ohne jede Unterlage. Und während draußen der Stellungskampf tobt, liegen wir im festen Schlaf. Nur einmal werden wir durch einen Knall aufgerüttelt. Ein Schrapnell hat die Wellblechdecke des leicht gebauten Unterstandes durchschlagen. Dadurch sind wir munter geworden. Es war aber nichts passiert. Nur ein Haufen Erde ist hereingerutscht. Wir sind viel zu müde, um uns weiter darum zu kümmern und schlafen gleich wieder ein. Kurz nach 3 Uhr ziehen wir los. Es ist tatsächlich ruhig in der Stellung. Sogar etwas zu ruhig, wie auch Reimann feststellte. Feuchter Nebel liegt auf dem ganzen Gelände, da heißt es aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen. Es regnet wenigstens nicht mehr. Wir haben nur leere Patronenkästen zu tragen und kommen jetzt schneller vom Fleck. Ab und zu heult eine schwere Granate über uns hinweg. Vielleicht kommt sie aus Irl. Wir sind kaum eine Viertelstunde unterwegs, da beginnt der Engländer wieder zu schießen. Er trommelt. Die ganze Stellung liegt unter Feuer. Wir fangen an zu laufen, was wir können, um so schnell wie möglich aus dem Feuerbereich herauszukommen. Der Engländer wird höchstwahrscheinlich angreifen. Bis dahin müssen wir die Artillerie hinter uns haben, sonst kommen wir nicht mehr aus der Stellung heraus. Die Granaten schlagen so dicht um uns ein, dass wir gar nicht wissen, wohin wir uns zuerst wenden sollen. Blindlings eilen wir darauf los und haben uns bald verlaufen. Zum Glück finden wir einen Unterstand. Thiel schlägt die vor dem Eingang hängende Decke zurück und sieht unten Licht. Wir gehen hinunter. Der Unterstand ist ziemlich tief. Unten sitzen Pioniere und spielen Karten, während wir so in der Gegend herumjagen. Sie sehen es uns an, dass oben dicke Luft ist und gestatten uns, dass wir vorläufig hier bleiben. Ein Leutnant kommt ebenfalls herein. Er fragt uns, was wir hier zu tun hätten. Thiel berichtet ihm, dass wir Munition und Verpflegung nach vorne gebracht hätten und nun auf dem Rückweg vom Trommelfeuer überrascht worden wären. Nachdem wir 1 Stunde hier gesessen haben, wird uns die Geschichte zu langweilig. Der Lärm hat nachgelassen. Das Feuer scheint augenblicklich woanders zu liegen. Wir beschließen zu gehen. Kaum haben wir aber den Unterstand verlassen, schlagen wieder überall Granaten ein. Eine davon direkt zwischen uns. Wir hatten uns hingeworfen. Im Liegen sehe ich Zocher und Schaubel zurückrennen, während Thiel weiterläuft. Ich stehe auf und renne hinter Thiel her. Als wir beide den Laufgraben verlassen und in die Artillerieschlucht, so wird der Hohlweg genannt, einbiegen, gehen vorn die roten Leuchtkugeln hoch. Die Infanterie ruft die Artillerie um Hilfe. Sofort setzt der ohrenbetäubende Lärm der Geschütze ein. In dem Hohlweg steht ein Geschütz neben dem anderen. Sie sind so in die Böschung eingebaut, dass man sie kaum erkennen kann. Aber jetzt hört man sie. Im Vorbeieilen hören wir das Quietschen der Rohrrückläufe bei den Abschüssen. Meist sind es schwerere Kaliber, die leichteren stehen weiter vor. Jetzt wird auch schon das englische Feuer auf die Artilleriestellung verlegt, um das deutsche Sperrfeuer zu stören, das dem englischen Angriff entgegengesetzt werden soll. Wir laufen so schnell wir können, den Weg entlang, manchmal Schutz suchend in einem Stolleneingang. Die Kanoniere arbeiten wie besessen an den Geschützen. Schwitzend, die Uniformen aufgerissen, wird eine Granate nach der anderen in die Rohre geschoben. Neben den Geschützen schlagen feindliche Granaten ein und Schrapnells krepieren über ihnen. Das kann aber die Kanoniere in ihrer Arbeit nicht stören. Sie müssen ja ihren Kameraden vorn in den Gräben beistehen. Wir beide machen, dass wir hier wegkommen, denn auf Zocher und Schaubel warten können wir nicht mehr. Dort, wo der Hohlweg in ebenes Gelände übergeht, lenkt ein Munitionswagen um, der zurückfahren will. Die Gelegenheit kommt uns gerade recht. Wir sitzen auf. Der Fahrer ruft uns zu, wir sollten uns festhalten und schon geht es los wie der Teufel. Wir sind heilfroh, so schnell aus der Gefahrenzone herauszukommen. Der Tag graut schon. Rings um uns zucken Mündungsblitze, krachen Abschüsse. Die wilde Jagd geht über die zerschossene und aufgeweichte Straße, die teilweise unter Schrapnellfeuer liegt. Wir müssen uns krampfhaft festhalten, damit wir nicht herunterfliegen. Der Wagen rast über die Granatlöcher, die voll Wasser gelaufen sind, Dreck und Wasser spritzen über uns. Die Pferde kennen ihren Weg und kennen auch die Gefahr. Sobald Granaten einschlagen, fallen sie von neuem in die Sielen und jagen los. Sie stolpern und stürzen, sind aber im nächsten Moment wieder auf den Beinen. Wir nähern uns einer Straßenkreuzung, die ebenfalls beschossen wird. Der Fahrer biegt ab, fährt den Straßenhang hinunter und die andere Seite wieder hinauf, sodass wir denken, der ganze Karren überschlägt sich. Aber schon knirschen die Räder durch die lockere Erde eines Feldes. Dicht neben uns schlägt eine Granate ein. Infolge des Lärms, den der schnell fahrende Wagen verursacht, hören wir sie gar nicht ankommen. Erst wenn irgendwo eine Erdsäule aufsteigt, merken wir es. Wir erreichen Grand Cours. Auch da wird hineingeschossen. An der Straße liegen zwei tote Pferde. Bei dem einen hängen die Eingeweide aus dem aufgerissenen Leib. Wir sind im Dorf. Die Fahrer halten an. Auf der Straße stehen mehrere Fahrzeuge. Wir klettern vom Wagen, um die Ursache der Stockung zu erkunden. Eine Granate hat den Giebel eines Hauses über die Straße gelegt. Mehrere Mann sind dabei, das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Die Fahrer haben keine Lust zu warten. Sie fahren gleich von der Straße ab, über Trümmer hinweg durch einen Garten um die Häuser herum. Dann geht es weiter im flotten Tempo. Erst als wir das nächste Dorf hinter uns haben, halten die Fahrer an und lassen die Pferde etwas ruhen. Vorn tobt die Front. Maschinengewehre tacken und unsere Artillerie schießt immer noch Sperrfeuer. Sanitätsautos kriechen die Straße entlang. Im nahen Grund des Ancre-Baches krachen die Abschüsse schwerer Geschütze. Thiel und ich haben schon ein paar Stunden ausgeruht. Wir sind eben im Begriff, unsere von Schmutz starrenden Kleider, hauptsächlich Mantel, Hosen und Stiefel, in dem durchs Dorf fließenden Bach zu reinigen, als Schaubel und Zocher ankommen. So lange haben sie gebraucht, ehe sie die Stellung verlassen konnten. Sie starren von Kot von oben bis unten. Trotzdem sie müde sind, kommen sie gleich mit ihren Sachen zu uns an den Bach, um sie ebenfalls zu waschen, damit diese trocknen können, während sie schlafen. Wir sind noch nicht fertig, als wir das Brummen von Flugzeugen hören. Da surren sie auch schon heran. 6 feindliche Doppeldecker. Schon lässt der erste über Püs Bomben fallen. Dann nehmen sie Richtung auf Irl. Wir brechen unsere Wäsche ab und laufen ins Quartier. Noch ehe wir das Haus erreichen, kracht es auch schon im Dorf. Die Kirche ist getroffen. Eine Staubwolke quillt aus dem zertrümmerten Dach empor. Wie aus den Wolken gezaubert ist plötzlich ein deutsches Fokkergeschwader über den Engländern. Sofort ist das schönste Luftgefecht im Gange. Ziellos lassen die Engländer ihre Bomben zur Erde fallen und drehen ab. Die kleinen Fokker sind aber schneller und gewandter als die schweren englischen Maschinen, die sich wehren und zu entkommen versuchen. Immer wieder schrauben sich die deutschen Flieger über die Engländer, um sich von neuem auf sie zu stürzen und sie herunterzudrücken. Deutlich hören wir die Maschinengewehre tacken. Eine englische Maschine kommt im raschen Gleitflug herunter. Kurz über der Erde überschlägt sie sich und entschwindet unseren Augen. Von neuem bedrängen die Deutschen die Engländer. Der ganze Kampf spielt sich in ungefähr 1000 Meter Höhe ab. Wieder stürzt ein Engländer ab. Der Apparat ist eine einzige Flamme, die schräg abwärts schießt und dann in der Nähe von Püs in einem Wäldchen verschwindet. Das Gefecht zieht sich nun mehr der Front zu. Die Engländer versuchen immer wieder zu entwischen und unterstützen sich gegenseitig in der Abwehr. Jetzt fliegt auch eine deutsche Maschine zurück, geht im Gleitflug herunter und landet auf einem Feld jenseits des Tales. Wahrscheinlich ist einer der Insassen verwundet. Von den Engländern ist eine Maschine etwas zurückgeblieben und muss abgeschnitten von den anderen den Kampf allein gegen 2 deutsche Maschinen aufnehmen, die sich abwechselnd auf sie stürzen. Lange kann sich der Engländer nicht wehren. Er fängt an zu schwanken, trudelt noch ein Stück und stürzt in einen Wiesengrund zwischen Irl und Püs. Die anderen 3 sind jedenfalls entkommen, denn die deutschen Maschinen kehren zurück. Hier in diesem Frontabschnitt sind unsere Flieger auf der Höhe. Unten bei Estrée waren seltener welche zu sehen. Da hatten die Franzosen die Oberhand. Nach diesem seltenen Schauspiel waschen wir unsere Klamotten fertig. Nachmittags wollen Thiel und ich das in der Nähe des Ortes abgestürzte englische Flugzeug ansehen. Auf dem Weg dahin fängt es aber wieder an zu regnen. Da unsere Kleider eh noch nicht ganz trocken sind, kehren wir wieder um. Wir kommen an der Kirche vorbei und nehmen diese Gelegenheit wahr, sie einmal näher anzusehen. Sie war früher schon einmal von einer Granate getroffen worden. Die Fliegerbombe hat das Dach durchschlagen und starke Verwüstungen angerichtet. Die Inneneinrichtung ist ebenfalls arg zerstört. Ein Teil der Decke liegt mitten im Schiff. Durch das Loch, das die Fliegerbombe gerissen hat, kann man den Himmel sehen. Heiligenfiguren liegen zersplittert am Boden. Über dem zertrümmerten Altar schwebt segnend ein Engel. Ironie des Schicksals. Es regnet, was vom Himmel herunter will. Den ganzen Tag und die ganze Nacht hört es nicht auf. Zu Mittag bekommen wir den Befehl, die kommende Nacht in erster Linie abzulösen. Wir sind uns darüber klar, was das dieses Mal bedeutet. Regen, Morast, Trommel, Feuer, Angriffe. Das wird unser Tagesprogramm sein. Die anderen Ablösungen sind schon von Bapom aus in Stellung gegangen. Vor Eintritt der Dunkelheit fährt draußen der Verpflegungswagen vor, er bringt Lebensmittel und Munition. Wir essen noch einmal richtig, dann geht es los. Weil wir Munition mitnehmen müssen, fährt uns der Fahrer sogar bis Miroumont. Auf der Strecke ist allerhand Betrieb, denn das gesamte Stellungsbataillon wird abgelöst. Unaufhörlich rinnt der Regen. Stockdunkel ist die Nacht. Nach der Überwindung von ungeheuren Strapazen passieren wir schwitzend und durchnässt bis auf die Haut die gefürchtete Artillerieschlucht, in der wir schon ganz gehörig Zunder bekommen. Dann nimmt uns der Laufgraben auf, der jetzt zu einem Wassergraben geworden ist. Bis über die Knie müssen wir im Wasser warten und bisweilen reicht es sogar an den Leib. An vielen Stellen ist der Graben zusammengeschwommen, dass wir kaum durch den seichten Morast kommen. Wenn wir uns nicht gegenseitig helfen könnten, würden wir glatt wegstecken bleiben. Es gibt Schrapnellfeuer. Bereits abgelöste Infanteristen begegnen uns. Sie tragen und führen Verwundete mit. Langsam und mühselig drängen sie an uns vorüber, während wir so lange stehen bleiben müssen und dabei immer mehr im Schlamm versinken. Andere Gräben zweigen ab. Es ist schwer, den richtigen zu finden. Ein Toter liegt im Graben. Thiel leuchtet mit der Taschenlampe, nur wenig sieht man von ihm. Er ist vom Schlamm fast zugedeckt. Unzählige sind über ihn hinweggelaufen. Aufdeckung zu gehen ist unmöglich. Riesenhafte, mit Wasser gefüllte Trichter lassen keinen entkommen, der hineingleitet. Wir müssen uns weiter durch den Graben quälen. Jetzt setzt wieder Schrapnellfeuer ein. Die gefürchteten Granaten der Flachbahngeschütze ratschen flach über das Gelände. Truppen kommen uns entgegen und halten uns wieder auf. Wir geraten in ein einigermaßen gutes Grabenstück, in dem es sich besser laufen lässt. Aber bald müssen wir erfahren, dass wir uns verlaufen haben, also wieder zurück. Wir müssen in dem verschlammten Graben weitergehen. Thiel flucht. Wir fluchen alle, nur Schaubel bleibt still. Er ist wie immer in sein Schicksal ergeben. Wir warten wieder im Sumpf. Da verwickelt man sich schon wieder in Draht. Wenn der Vordermann ruft, Achtung Draht, da hat man sich schon darin verstrickt und fällt auch noch hin in den Schlamm. Schwer hängt der Dreck an Stiefeln, Mantel und Uniform. Alles ist vom Regen durchnässt und erhält so ein ansehnliches Gewicht. Und was hat man doch alles zu schleppen? Auf Brust und Rücken hängt je ein Patronenkasten, daneben das Sturmgepäck. Am Koppel befinden sich Pistole, Seitengewehr, Schanzzeug, Brotbeutel mit Feldflaschen. Über der Schulter hängt die Gasmaske. An jedem Stück, sowie an Mantel, Hosen und Stiefeln, klebt fingerdicker Morast. Dazu die nassen Kleider. Mit dieser Zentnerlast plagen wir uns in dem versumpften Gelände und Gräben herum. Stundenlang, nächtelang. Und wenn man sich dann warm gelaufen hat, beginnen die Läuse ihre Wanderung von den Beinen bis hinauf unter die Halsbinde. Man muss sie aber laufen lassen. Mit den schlammbekrusteten Fingern kann man ihnen ja doch nicht beikommen. Ausruhen können wir auch nur selten. Schrapnells und Granaten zwingen uns so schnell, wie es irgend möglich ist, vorwärts zu eilen. Tote liegen im Graben, sie werden vom Schlamm fast zugedeckt. Mancher Schwerverwundete muss, wenn er nicht rechtzeitig gefunden wird, eines elenden Todes sterben. Ununterbrochen rinnt der Regen. Es ist schon nahe an Mitternacht und noch nicht abzusehen, wann wir an unser Ziel gelangen. Um diese Zeit räkelt sich wohl mancher daheim, sorglos in weichen Pflaumenkissen und ist obendrein noch unzufrieden. Verwundete schleppen sich mühsam durch den Schlamm, wieder müssen wir warten. Mehrere Leute stehen im Graben und verbinden einen Verletzten. Eben hat eine Granate hier eingeschlagen. Nach kurzem Aufenthalt können wir weitergehen. Endlich nähern wir uns unserem Ziel. Blass steigen die Leuchtkugeln empor. Schemenhaft wachsen die Trümmer von Tiepwall aus der Nacht. Nun müssen wir erst zum MG-Gefechtsstand. Hier warten die Leute, die uns an Ort und Stelle führen sollen. Noch einmal setzt starkes Feuer ein. Anscheinend weiß der Gegner, dass abgelöst wird. Er will die Truppe nicht zur Ruhe kommen lassen. Am ganzen Horizont blitzen Geschütze. Die Granaten heulen und krachen. Wir stürzen über umgefallene Baumstämme und über Häusertrümmer. Mit viel Mühe suchen wir den MG-Gefechtsstand. Aber so viel wir auch suchen, der Unterstand ist nicht mehr vorhanden. Er ist zusammengestürzt. Niemand ist zu sehen, der uns Auskunft geben könnte. Wir rufen umsonst. Dicht neben uns fährt eine ganz schwere Granate in die Erde. Schaubel wird verwundet. Kaum sind wir wieder aufgestanden, da kommt schon die nächste angeheult. Das war glücklicherweise ein Blindgänger. Aufgewirbelte Erde bröckelt herunter. Schaubel ruft nach einem Sanitäter. Ein kleiner Splitter hat ihm eine stark blutende Wunde am Oberarm gerissen. Er hält sie mit der Hand zu. Hier können wir uns nicht aufhalten. Nur fort, so schnell wie möglich. Aber wohin in der dunklen Nacht? Ins Ungewisse stolpern wir hinaus. Bald wissen wir nicht mehr, wo wir sind. Wir wissen nur, dass wir in einem Labyrinth von Trümmern und Gräbern herumirren. Im Halbkreis steigen die Leuchtkugeln auf. Einschlagende Granaten machen die Orientierung noch schwerer. Wir rufen, aber niemand hört uns. An einer Grabenwand schimmert ein Lichtschein aus einem verhängten Stollen. Wilkens geht hinunter, um sich zu erkundigen. Hier kann uns aber niemand Auskunft geben. Nur einer hat gesehen, dass Maschinengewehrleute Patronenkästen vorbeigetragen haben. Ein anwesender Sanitäter verbindet Schaubel, der zurückbleibt. Wenn es Tag wird, will er zum Hauptverbandsplatz gehen. Wir brechen wieder auf. Unterwegs treffen wir zwei Mann von unserer Kompanie. Sie wollen aus dem zusammengetrümmerten Unterstand Munition holen. Sie sagen uns, dass sich der neue Gefechtsstand in diesem Graben befindet, vielleicht 100 Meter von hier. Wir sind heilfroh, dass wir endlich wissen, wohin wir uns zu wenden haben. Nun stapfen wir weiter durch den wassergefüllten Laufgraben. Es ist inzwischen 1 Uhr nachts geworden und es regnet noch immer. Ein Viertelstündchen dürfen wir im Unterstand ausruhen. Die beiden Leute, die uns nach vorn bringen sollen, warten schon seit 22 Uhr. Wir gehen bald weiter. Man hat keine Ruhe mehr, ehe man nicht an Ort und Stelle ist. Die beiden Leute helfen uns tragen, damit es besser vorwärts geht. Wir benutzen eine ehemalige Straße, weil man da beim Laufen nicht so tief einsinkt. Der sich nebenher ziehende Laufgraben steht voller Wasser. Am Aufsteigen der Leuchtkugeln kann man ungefähr den Verlauf der ersten Linie feststellen. Wir sehen die feurigen Flugbahnen der Minen, die um diese Zeit auf den ersten Graben geworfen werden. Gewehrkugeln pfeifen, Schrapnells und Flachbahngranaten platzen in der Nähe der Straße und zwingen uns, in dem schlechten Graben weiterzulaufen. Wir stoßen auf den Posten des Maschinengewehres, das an dieser Straße liegt. Die Bedienung sitzt in einer kleinen Kanalunterführung, durch welche ein Bach unter der Straße hinwegführt. In diesem engen, niedrigen Loch können die Leute kaum gerade sitzen. Sie hocken auf ein paar Bohlen. Die Beine stemmen sie über das durchlaufende Bächlein. So sitzen sie nun schon 3 Tage und 3 Nächte lang. Immer gewährte ich, dass eine von den vielen hier einschlagenden Granaten diese kleine Unterführung zusammendrückt. Sie warten auch auf Ablösung. Ihr Gewehrführer sagt uns noch, wie wir von hier aus am besten weiterkommen. Vor uns senkt sich eine kleine Talmulde, durch die unser Weg führt. Ab und zu erhellt eine Leuchtkugel die Gegend. In der Mulde krepieren Minen. Es hilft aber alles nichts. Wir müssen hindurch, denn drüben liegt unser Ziel, der erste Graben. Über Trichter stolpern wir abwärts. Dumpf krachen die Granaten. Das ist verdächtig. Bald riecht es nach Apfel und Flieder. Das hat gerade noch gefehlt. Die Gasmasken werden übergestülpt. Viel sehen können wir sowieso nicht. In der Gasmaske fällt zudem das Atmen schwer, vor allem bei einer solchen Anstrengung. Die Lungen verlangen nach mehr Luft. Gern möchte man die Maske lüften, gern einen Atemzug frische Luft schnappen, aber das bedeutet Verbrennung der Lungen, das bedeutet Tod. Rechts von uns schlagen schwere Minen ein, sie bersten mit furchtbarem Krachen. Keuchend steigen wir die andere Seite hinan und erreichen endlich den ersten Graben. Wir nehmen die Gasmasken ab, die Gefahr ist vorläufig vorüber. Es ist schon über 2 Uhr, 2 Stunden haben wir gebraucht für diese kurze Strecke von Thiepval bis hierher. Von einem Graben ist wenig zu sehen, die Stellung läuft an einem Steilhang hin. Oben auf der Böschung sind die Postenstände oder vielmehr Postenlöcher. Unten zieht sich ein schlechter Graben entlang. Eine kleine Rückendeckung ist aufgeworfen gegen Splitterwirkung. Von der Grabensohle führen Nischen und Löcher in die Böschung hinein. Das sind die Unterstände, in denen die Grabenbesatzung hocken muss. Die Bedienung, die wir ablösen, besteht nur noch aus 2 Mann. Die beiden Leute, die uns geführt haben, gehören zu anderen Gewehren. Die Abgelösten nehmen ihre Habseligkeiten, um so schnell wie möglich zu verschwinden. Wir haben das große Glück, in dem einzigen noch bestehenden Unterstand unterzukommen, wenn er auch nicht mehr so ganz sicher ist. Aber man hat doch Schutz gegen die miserable Witterung und kann sich ungestört ausruhen. Die beiden Eingänge haben annähernd 4 Meter Deckung, da sie am Fuß des Hanges in diesen hineinführen. Dann geht es auch noch einige Stufen hinunter. Eine Gruppe Infanteristen liegt darin und ein Zugführer, auch ein Kompanieführer mit seinen Burschen und seinen Ordonnanzen. Durch den Ausfall Schaubels sind wir nur 4 Mann. Thiel hat die erste Wache. Und zwar steht unser Posten mit einem von der Infanterie zusammen. Dadurch braucht immer nur ein Mann von uns draußen zu sein. Das Gewehr steht schussbereit auf den Stufen des Unterstandes. Wir anderen legen uns, nachdem wir etwas gegessen haben, zur Ruhe, denn alle sind hundemüde. Trotz der durchnässten Kleidung schlafen wir rasch ein. Morgens gegen 5 Uhr werde ich aus dem Schlaf gerüttelt. Ich muss Brand ablösen. Die Kleider sind noch nicht trocken und mich fröstelt, als ich in den nebelgrauen Morgen hinaustrete. Ein feiner Sprühregen geht nieder und durchnässt allmählich Mantel und Kleider von neuem. Ich klettere den Hang hinauf und stelle mich in das Postenloch, das Brand eben verlässt. Neben mir steht ein Infanterist, der vor einer Stunde abgelöst hat. Er versucht gleich, mich mit der Gegend bekannt zu machen. Links vor uns liegen im Nebel verschwommen die Trümmer der zusammengeschossenen Mouget Ferme. Baumskelette umsäumen sie. Das ist das heiß umstrittene Gehöft, welches in den letzten Tagen schon mehrmals den Besitzer gewechselt hat. Auf diese Häusertrümmer müssen wir besonders Acht geben, denn sie geben den feindlichen Patrouillen Deckung und Schutz. Augenblicklich ist es auffallend ruhig in der Stellung. Unsere Artillerie schickt in gewissen Abständen schwere Granaten hinüber, die weit ins feindliche Hinterland fliegen. Vor dem Stand liegen 2 Tote. Der eine von ihnen liegt auf dem Rücken mit ausgebreiteten Armen. Sein Kopf hängt nach hinten in einen Trichter hinein, so dass wir immer in das fahle, mehr schmutzig-braune Gesicht sehen. Daneben liegen Stahlhelm und Gewehr. Auf dem Trichterfeld, im Graben, auf Deckung, überall sind Tote von allerlei Regimentern zu finden, die in 4 oder 5 Tagen so aufgerieben wurden, dass sie herausgezogen werden mussten. So ist dieser Frontteil ein großer Friedhof geworden, denn die wenigsten Toten konnten nach hinten gebracht werden. Es werden noch viele hinzukommen. Die eingetretene Feuerpause der englischen Artillerie löst bei uns Unruhe aus. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die da drüben haben wieder etwas vor und sammeln frische Kräfte. Aus dem niedergehenden Nebel wird nach und nach Regen. Das Wasser rinnt vom Stahlhelm auf die Schultern und dringt durch den noch nassen Mantel. In der Stellung bei Estrée hätten wir es gern gesehen, wenn es einmal geregnet hätte. Dort haben wir auf vorgeschobenen Posten im heißen Sonnenbrand mit vertrockneten Kehlen gelegen und konnten uns nicht von der Stelle rühren. Hier ist es gerade das Gegenteil. Die Sonne lässt sich überhaupt nicht mehr sehen. Vom trüben, wolkenschweren Himmel fällt der Regen schon tagelang und verwandelt Stellung und Weg in tiefen Sumpf. Während man bei trockener Witterung geraden Weges mühelos über das Gelände eilt, muss man sich hier stundenlang in den mit Morast und Wasser gefüllten Gräben herumplagen. Nur unter Aufbietung der letzten Kräfte und nach größter Anstrengung gelangten in der vergangenen Nacht die Truppen in die Stellung. Von den Infanteriekompanien hat nur die eine Hälfte den Weg in den ersten Graben gefunden. Der übrige Teil musste in den Trichtern von Thiepval den Morgen abwarten. Da das ganze Gelände und vor allem die Laufgräben vom Gegner unter starkem Feuer gehalten werden, traten ungeheure Verluste ein, sodass die Kompanien stark vermindert in den Stellungen angekommen sind. Unsere Artillerie schießt flotter. Ein englischer Flieger taucht aus den Regenwolken. Man erkennt ihn schon von weitem an dem metallenen Surren des Propellers. Langsam und in geringer Höhe fliegt er über die Stellung. Rückwärtige Maschinengewehre beschießen ihn. Wir dürfen uns nicht zeigen. Ab und zu schießt der Flieger grüne Leuchtkugeln. Das feindliche Artilleriefeuer setzt wieder ein. Erst vereinzelt, dann in rascher Folge. In den ersten Graben setzt der Engländer systematisch eine Granate neben die andere. In der Nähe der Unterstände schlagen 2 Zentner schwere Minen ein. Haarscharf über den Hang pfeifen Granaten. Hinter dem Graben krepieren sie. Wilkens kommt und löst mich ab. Er muss bis 9 Uhr stehen. Wir sitzen im Unterstand und wissen nicht, was wir eigentlich tun sollen. Schlafen ist, obwohl man es vertragen könnte, bei solchem Artilleriefeuer unmöglich. Eine Unterhaltung will auch nicht zustande kommen. Es liegt so eine eigenartige, ungewisse Stimmung in der Luft. Brand reicht wieder einmal seine Weibsbilder umher, aber diese finden heute wenig Beachtung. Die Leute haben ernstere Gedanken, denn draußen kracht es ohne Unterlass. Ein schwerer Schlag lässt den Unterstand erzittern. Bald folgt ein zweiter. Oben herrscht Lärm. Stimmen schreien durcheinander, Leute rennen vorbei, schon folgt ein dritter Einschlag. Der Infanterieposten holt grüne Leuchtkugeln im Unterstand. Man vermutet, dass unsere eigene Artillerie diese Brocken in den Graben geschossen hat. Ein Vizefeldwebel teilt dies dem Kompanieführer mit. Die schweren Granaten kommen aus der Flanke, uns in den Rücken. Nun rauscht alle 5 Minuten so ein Biest heran. Der Wirkung nach müssen es 38er sein. Das Abschießen der grünen Leuchtkugeln scheint keinen Zweck zu haben. Die Luft ist so neblig, dass die Signale hinten nicht gesehen werden können. Schon gestern sollen einige von der Sorte hier eingeschlagen haben. Die Einschläge dauern an. Ein Melder wird in die zweite Linie geschickt. Dort befindet sich ein Artilleriebeobachter. Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn die eigene Artillerie in den Graben schießt, noch dazu die schwersten Brocken. Am liebsten möchte man davonlaufen. Die Leute suchen Deckung im Graben, denn im Stollen ist es unsicher. Wenn eine solche Granate zufällig neben einem dieser leichten Dinger einschlägt, fallen diese zusammen. Keiner würde lebend herauskommen. Immer noch währt das Artilleriefeuer. Nach einer Stunde ist auch der Melder wieder zurück. Er hat festgestellt, dass unsere Artillerie überhaupt nicht in Frage kommt, weil kein so schweres Geschütz in dieser Richtung steht. Demnach sind es englische Geschütze, die unseren weit vorgeschobenen Abschnitt von der Flanke aus beschießen können. Durch die grünen Leuchtkugeln haben wir dem Engländer nur bestätigt, dass seine Schüsse auch sitzen. Nachdem ungefähr 20 Granaten hier eingeschlagen haben, hört der Engländer auf. Dafür steigert sich aber das übrige Artilleriefeuer. Um 12 Uhr bricht ein Höllenlärm los. Der Engländer trommelt. In rascher Folge fallen jetzt die Einschläge. Der Unterstand bebt fortwährend. Immer wieder krepieren die schweren Minen in unserer Nähe. Pulvergeruch dringt herein. Da kommt auch schon ein verwundeter Posten. Der Sanitäter verbindet ihn. Ungern geht seine Ablösung hinaus. Von uns steht gerade Brand draußen. Er muss bis 13 Uhr stehen, dann muss ich ihn ablösen. Mir graut schon davor. Kurz vor 13 Uhr wird auch Brand verwundet. Er hat einen Splitter in den Rücken erhalten. Schweren Herzens ziehe ich auf Posten. Es ist ein schwerer Gang, aber die Pflicht ruft. Neben mir steht ein Infanterist in seinem Loch. Er meint auch, dass es jetzt sehr ernst würde. Ich glaube ihm gern. Wir hocken uns in die Löcher und erwarten ergeben unser Schicksal. Die Hölle hat sich aufgetan. Rasch folgen die Einschläge hier, dort, überall, auf der ganzen Front, soweit das Auge sieht. Wohin man auch schaut, überall aufsteigende Erdsäulen, die zusammenfallen, um gleich daneben wieder hochzuspritzen. Es zucken die Blitze der krepierenden Schrapnells, die von ihnen hinterlassenen Rauchschwaden bedecken die gesamte Stellung. Mein Kamerad schaufelt sich bessere Rückendeckung, denn hart um uns schlagen die Granaten ein. Ununterbrochen pfeifen die Sprengstücke uns um die Ohren. Erdklumpen kommen aus allen Richtungen gefallen. Vor uns stehende Baumstumpen werden von uns zersplittert und herausgeschleudert. Eine dieser Granaten fährt zwischen die beiden Toten vor unserem Stand, wodurch der eine in dem entstandenen Trichter fast begraben wird. Geduckt und hart an die Wand gepresst, hocken wir beide in unseren Löchern, immer gewärtig von einem Volltreffer erledigt zu werden. Von Zeit zu Zeit werfen wir einen Blick über die Deckung, um zu sehen, ob sich nicht der Gegner im Schutz des Feuers heranpischt. Es wäre nicht das erste Mal, dass er es so machte. Ein glühender Eisenfetzen klatscht zischend dicht neben mir in die nasse Erde. Unten schleppen sich Verwundete durch den Graben. Die Sanitäter haben viel Arbeit. Ein Posten nach dem anderen sinkt tot oder verwundet in den Schlamm. Andere kommen aus den Schutzlöchern und nehmen ihre Plätze ein. Ununterbrochen brüllen die Kanonen. Ungeheuer ist der Lärm. Die Luft ist voller Schwefel und Pulvergeruch. Vom Feind herüber treibt der Wind Rauchfahnen. Ausbläser trudeln und quirlen mit eigenartigem Getöse knapp über unsere Köpfe. Minen bersten unter scheußlichem Knall und die verhassten Flachbahngeschosse gleiten in geringer Höhe über den Boden. Eine Höllenmusik. Die Symphonie des Todes. Frierend sitzen wir im Schlamm und Morast, warten auf den Feind und auf den Tod. Stundenlang sind wir auf die seelische Folter gespannt. Und dieses Warten, dieses stille, bange Verharren in den verschlammten Löchern ist unsagbar. Ein Mann arbeitet sich unten durch den Graben, sich umsehend und öfter Schutz suchend. Er ruft in den Unterstand hinein, dass nebenan vier Mann in einem Schutzloch verschüttet sind. Verschiedene Leute aus dem Unterstand eilen hin, um zu helfen. Fieberhaft arbeiten sie dort in dem tollen Artilleriefeuer, und es gelingt ihnen, die vier Mann zu befreien, wenn auch einer von den Helfern dabei verwundet wird. Die Befreiten suchen sich andere Löcher. Einer von ihnen hat einen Nervenschock erlitten und wird in unseren Unterstand gebracht. Oft wird es nicht gemerkt, dass ein Stollen verschüttet ist. Die Verschütteten sind dann lebendig begraben. Wie langsam vergeht bloß die Zeit. Meine Stunde Posten wird zur Ewigkeit. Mehrere Granaten sind schon recht nah hier eingeschlagen. Bald wird auch eine auf die Stellung kommen, wo wir stehen. Denn umgewühlt wird alles. Kein Quadratmeter bleibt verschont. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt den Platz wechseln. Wiederum möchte man nicht aus dem einmal geschaffenen und schützenden Loch heraus. Eine Granate hinter uns im Graben berstet mit dumpfem Knall. Ich verspüre Gasgeruch und mache meinen Kameraden darauf aufmerksam. In dem Moment kommt schon wieder eine Granate. Dem Pfeifen nach trifft sie in unsere nächste Nähe. Jeder quetscht sich in sein Loch. Sie schlägt zwischen mir und dem Infanteristen ein, beide Löcher zusammendrückend. Ich kann mich trotzdem schnell herausarbeiten und feststellen, dass ich keinen sichtbaren Schaden erlitten habe. Mein Nachbar aber schreit nach einem Sanitäter. Ich zerre ihn aus dem zusammengefallenen Loch. Er kann nicht stehen, ein Bein ist getroffen. Ich schleppe ihn den Hang hinab vor den Unterstand, rufe hinein und begebe mich wieder nach oben auf meinen Posten, während die anderen den Verwundeten in den Unterstand bringen. Schleunigst schaufele ich mir in dem neu entstandenen Trichter ein Postenloch, damit ich wieder gute Deckung habe. Auf diese Stelle trifft vorläufig keine mehr. Der nächste Infanterieposten krabbelt den Hang herauf. Ich soll in den Unterstand kommen. Er stellt sich in mein Loch und ich verschwinde. Ununterbrochen trommelt der Engländer. Die Maschinengewehrleute brauchen keinen Posten mehr zu stellen, sagt mir Wilkens, als ich in den Stollen zurückkehre und nach dem Grund meiner Abberufung frage. Der Führer der Infanteriekompanie, dem wir unterstehen, hat Bedenken. Durch den Verlust von Schaubel und Brand sind wir nur noch 3 Mann am Gewehr. Und ein Maschinengewehr ohne die notwendige Bedienung könne ihm nichts helfen. Uns ist das sehr recht, denn es ist absolut kein Vergnügen, in dem wahnsinnigen Feuer da draußen zu stehen. Unser Unterstand ist aber auch nicht sicher, er kann jeden Augenblick verschüttet werden. Draußen kracht es ununterbrochen. Wir sitzen beisammen, keiner sagt ein Wort. Jeder ist mit seinen Gedanken beschäftigt. Die Stimmung ist gedrückt, man kann weder schlafen noch essen. Die Infanteriegruppe, die noch mit im Stollen liegt, hat bereits 3 Mann verloren. Einer ist tot und 2 sind verwundet. Beide liegen hier im Stollen. Auch Brandt ist noch hier. Er ging am liebsten zurück, aber er kann nicht mehr gut laufen und sitzt nun in seiner Ecke und jammert. Wenn ein neuer Einschlag erfolgt, sucht noch dieser oder jener einen Witz zu machen. Dieser Galgenhumor hat aber keine Wirkung mehr. Thiel, der selten den Humor und den Mut verliert, schaut, den Kopf in die Hände gestützt, stumm vor sich hin. Und so bleibt es still um uns. Ab und zu stöhnt einer der Verwundeten. Immer mehr werden hereingebracht. Der Gruppenführer schaut öfter hinaus nach dem Posten. Kaum ist er wieder einmal herein, löscht ein naher Einschlag das Licht aus. Mit den feucht gewordenen Streichhölzern kann es nur mit Mühe wieder angebrannt werden. Es ist jetzt 16 Uhr. Wie lange soll dies so weitergehen? Unser Gewehr steht schussbereit, daneben die geöffneten Patronenkästen. Die Infanteristen haben die Gewehre in der Hand. Eine Granate schlägt über uns ein, es knistert verdächtig in den Stollenrahmen. Erde rieselt herunter. Nach und nach wird die Deckung mürbe. An einer Stelle tropft schon Wasser herunter. Trifft noch eine von diesen schweren Granaten in diesen Trichter, dann bricht die ganze Geschichte zusammen. Wieder ein furchtbarer Schlag, dass der ganze Unterstand erzittert. Wieder ist das Licht aus. Ein Mann kommt die Treppe heruntergefallen, Erdklumpen rollen hinterher, im Unterstand riecht es nach Pulver und Schwefel. Alle sind aufgefahren und schauen ängstlich nach dem Ausgang. Jemand macht wieder Licht. Der Mann, der die Treppe heruntergefallen ist, steht auf und setzt sich auf die Stufe. Es ist der Posten, der eigentlich oben stehen sollte. Er hat sich aber unten in den Graben gestellt. Wenn eine Granate ankam, ist er in den schützenden Eingang hereingetreten. Die Granate saß nun direkt vor dem Eingang und der Luftdruck beförderte ihn die Treppe herunter. Er meint, dass es noch einmal gut abgegangen wäre. Derweil läuft ihm Blut am Halse herunter. Hinterm rechten Ohr hat er eine kleine Wunde. Der Sanitäter sieht es sich an und will ihn verbinden. Da legt er sich um und stirbt. Ein kleiner Splitter ist ihm in den Kopf eingedrungen. Der Leutnant war herangetreten und wollte ihm Vorwürfe machen, weil er oben seinen Posten verlassen hatte. Nun ist er einer weniger. Wieder muss ein anderer hinaus. Schwer wird diesem der Gang, denn draußen wütet der Tod. Da steigert sich das Trommelfeuer zu unerhörter Stärke. Der Engländer scheint jetzt seine ganze Kraft einzusetzen. Immer rascher folgen die Einschläge. Ununterbrochen bebt der Unterstand. Wir sehen einander an. Keiner sagt ein Wort. Die Augen sprechen genug. Die Hände über dem Gewehr gefaltet, schickt mancher ein stilles Gebet zu seinem Gott. In banger Erwartung stehen die Kameraden an der Grenze des Daseins, mit dem mancher schon im Stillen abgeschlossen hat. Immer wahnsinniger trommelt der Feind. Langsam schleicht die Zeit, Minuten werden zu Stunden. Was werden die Nächsten bringen? Verwundung? Tod? Gefangenschaft? Wann wird der Gegner kommen? Werden wir ihn aufhalten, wenn er stürmt? Alle diese Fragen drängen sich durch den Gedankengang. Die Uhr zeigt kurz vor 17 Uhr. Schon wieder läuft ein Verwundeter herein. Es ist ein Melder, der in dem tollsten Feuer aus der zweiten Linie kommt. Der Sanitäter verbindet ihn. Draußen krachen zwei Minen kurz hintereinander. Brand ist von seinem Lager aufgestanden, er hat Schmerzen und kriecht dem Ausgang näher. Wenn das Feuer nachlässt, will er versuchen, wenigstens in die zweite Linie zu kommen. Ihm graut es vor dem Angriff und der Gefangenschaft. Das ist ja auch zu verstehen. Winkt doch durch die Verwundung die Rückkehr in die Heimat. Da auf einmal der Ruf. »Der Tommy kommt!« Der Posten hat es in den Unterstand gebrüllt. »Endlich!« Das erlösende Wort. Jetzt kommt Leben in die verstörten Gesichter. Wir fassen Gewehr und Patronenkästen und stürzen hinaus den zertrommelten Hang hinauf. Was wir nicht tragen können, bringen die anderen mit. Schnell ist das Gewehr in einem großen Trichter in Stellung gebracht. Der Regen hat aufgehört. Die ganze erste Linie entlang steigen die roten Leuchtkugeln. Der Augenblick ist gekommen, wo wir uns wehren müssen. Links und rechts, so weit wir sehen können, wälzen sich die braunen Sturmwellen des Gegners heran. Schon zerfetzt das Sperrfeuer unserer Artillerie seine Reihen. Große Lücken reißen die Maschinengewehre in die anstürmenden Massen. Aber der Gegner kommt näher. Jeder Einzelne geht seinen Weg unbeirrt, ob links oder rechts andere liegen bleiben. Wilkins lässt Thiel schießen, damit er die Übersicht behält. Ich führe zu. Links und rechts von uns ballern die Infanteristen. Noch sind wir etwas aufgeregt. Bald hat aber Thiel seine Ruhe gefunden. Er schießt so ruhig und sicher wie auf dem Schießstand. Seine Ruhe überträgt sich auch auf uns. Die Reihen des Gegners sind in Unordnung gekommen. Von den ersten beiden Wellen scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Neue Gruppen tauchen auf, die Angreifer springen Deckung suchend von Trichter zu Trichter, der aufgeweichte und zertrommelte Boden hindert sie am Vorwärtskommen. Das feindliche Artilleriefeuer streicht jetzt über uns hinweg. Es liegt bereits auf der rückwärtigen Stellung, um das Sperrfeuer unserer Artillerie zu stören und um uns zu Hilfe kommenden Reserven den Weg abzuschneiden. Wir jagen schon den fünften Gurt durchs Gewehr. Das Kühlwasser kocht im Mantel und weißer Wasserdampf füllt uns ein. Vor uns liegt der Feind in den Trichtern und arbeitet sich immer näher heran. Wir müssen scharf aufpassen und jede Bewegung beobachten. Links von uns krachen schon Handgranaten. Plötzlich verstummt das dort stehende Maschinengewehr. Wir sehen, dass die Massen der Angreifer aus den Trichtern hervorbrechen und dort dem deutschen Graben zustreben. Das Gewehr rechts von uns ist noch intakt. Wir flankieren mit unserem Gewehr nach links, wo sich die Angreifer zusammenballen. Heftiger krachen dort die Handgranaten und das Rufen und Schreien der kämpfenden Menschen und der Verwundeten übertönt noch den übrigen Kampflärm. Ein Unteroffizier kommt herangewartet. Befehl vom Kompanieführer, Maschinengewehr nach links und den Graben abriegeln. Wir packen Gewehr und Munition und warten nach links. Einige Infanteristen kommen schon entgegen, um uns zu helfen. An einem geeigneten Platz bringen wir das Gewehr in Stellung. Die Engländer haben an dieser Stelle den ersten Graben schon überschritten. Wir streuen erst einmal den Graben entlang und fassen dann die darüber Vorgedrungenen im Rücken. Sofort sind sie in den Trichtern verschwunden. Ein Zug Infanterie, der in einem Riegel gelegen hatte, kommt ihnen entgegen. Wir dürfen nicht mehr dorthin schießen, um unsere Kameraden nicht zu gefährden. Wir riegeln hier den Graben ab und halten neue Angreifer, die sich der Einbruchsstelle zuwenden, im Schach, während ein Leutnant mit einigen Mann den Graben wieder aufzurollen versucht. Sie kommen aber nicht weit. Der Leutnant fällt. Auch der das Kommando übernehmende Vizefeldwebel fällt gleich danach. Reserven arbeiten sich aus der zweiten Linie heran. An der Einbruchsstelle geht es immer noch hart her. Vorläufig gelingt es uns noch, einen größeren Kreis vor uns freizuhalten. Die Angreifer versuchen, unser Gewehr, das hier den Eckpfeiler der Verteidigung bildet, durch Handgranaten lahmzulegen. Sie treffen bloß noch nicht nahe genug heran und die Werfer sind auch bald erledigt. 3 Infanteristen decken uns in der Flanke. Sie nehmen jeden aufs Korn, der auf der Bildfläche auftaucht. Dadurch können wir ungehindert dahin schießen, wo wir es für notwendig halten. Unsere Artillerie schießt noch immer Sperrfeuer. Trotz des Lärmes hören wir das Jammern und Schreien der unzähligen vor uns liegenden Verwundeten. Überall kriechen sie zurück nach ihrem Graben. Es ist uns ein Rätsel, wo überhaupt die vielen Menschen, die hier eingegriffen haben, hingekommen sind. Ein großer Teil liegt allerdings in den Trichtern und wartet auf den geeigneten Moment, wieder hervorzubrechen. Von den 3 Infanteristen werden 2 durch eine Handgranate verwundet. Wir streuen das Gelände vor uns ab. Da bekommen wir plötzlich Maschinengewehrfeuer aus einem Trichter aus nächster Nähe. Haarscharf zischen die Kugeln knapp über die Köpfe. Jetzt wird es blutiger Ernst. Jetzt geht es aufs Ganze. Entweder wir oder die. Für den ersten Moment hatten wir uns wohl geduckt. Wilkins ruft 2 Infanteristen heran. Das feindliche Maschinengewehr will uns von der einen Seite niederhalten, während sich andere heranarbeiten und uns mittels Handgranaten erledigen wollen. Ehe die Engländer weiterschießen, ist Thiel wieder hoch und nimmt den Trichter unter Feuer. Jedenfalls sind die englischen Schützen überrascht und ehe sie einen Schuss abgeben können, fallen sie zurück, während ihr Gewehr nach vorn fällt und von vielen Kugeln getroffen wird. Immer mehr Engländer sammeln sich vor uns im Halbkreis. Wir werden hart bedrängt. Wir müssen uns aber selbst helfen, denn die anderen Kameraden haben alle mit sich zu tun. Wilkins mahnt zur Ruhe. Aufpassen, dass keine Hemmung am Gewehr eintritt, denn kein Sandkorn darf in den fein konstruierten Mechanismus eines Maschinengewehrs geraten. Unendlich viel hängt in solchen kritischen Augenblicken vom Funktionieren des Gewehres ab. So tobt der Kampf schon über eine Stunde lang. Nur der wird oben aufbleiben, der die größte Energie aufbringt und die größte Ausdauer hat. Es ist doch eigenartig, mit welcher Kaltblütigkeit Menschen aufeinander schießen können. Aber in diesem Moment, in dem das geschieht, ist man sich der Tat kaum bewusst. Jeder tut es aus dem Trieb der Selbsterhaltung. Besonders die Leute am Maschinengewehr müssen ausharren und schießen bis zum letzten Augenblick. Und wenn die Gegner links und rechts in den Graben springen, ist es jedenfalls zwecklos davonzulaufen, denn man würde wie ein Hase abgeschossen und es wäre auch wenig ehrenvoll, das Gewehr dem Gegner zu überlassen. Nach und nach verebbt der Angriff. Wir liegen immer noch neben dem Gewehr im Schlamm. Vor uns ist nicht mehr viel zu sehen. Jammernde Verwundete liegen in den Trichtern. Im Gurt befinden sich gerade noch 10 Patronen, die Thiel durchrattern lässt. Wir wollen Wasser nachfüllen und nehmen zu diesem Zweck das Gewehr zurück, Da klatscht eine Handgranate zwischen uns, kollert den Hang hinab und krepiert unten im Graben. Die nebenstehenden Infanteristen greifen sofort nach den Gewehren und schießen dahin, wo sich etwas bewegt. Inzwischen haben wir unser Gewehr wieder fertig gemacht. Wir laden einen neuen Gurt. Da wir aber vorläufig weiter nichts sehen als hier und da einen zurückkriechenden Verwundeten, sparen wir unsere knapp gewordenen Patronen. Das Artilleriefeuer ist fast verstummt. Auf dem Kampfgelände wird es still. Reserven sind eingetroffen und haben die entstandenen Lücken teilweise aufgefüllt. Wir werden noch weiter nach links befohlen und müssen unser Gewehr in der noch nicht restlos gesäuberten Einbruchsstelle aufstellen. Verbindung um das vom Engländer besetzte Grabenstück bis zum Nachbarregiment ist hergestellt. Was von den durchgebrochenen Engländern noch lebt, ist gefangen genommen worden. Sie gehören zu einer australischen Division, von denen zwei zu dem Angriff eingesetzt worden sind. In dem zurückgewonnenen Teil der Einbruchsstelle herrscht ein wüstes Durcheinander. Verwundete hocken umher und warten auf den Abtransport durch Sanitäter. Jetzt sitzen Freund und Feind einträchtig beieinander. Dazwischen liegen Ausrüstungsgegenstände aller Art wie Stahlhelme, Gewehre, Handgranaten, Tornister, die zum Teil ausgeleert sind. Auch Koppeln mit Schanzzeug und Brotbeutel. In einem Brotbeutel steckt sogar noch eine Fleischbüchse, die wir schleunigst an uns nehmen. 5 verwundete Engländer werden durch den Graben geführt. Sie sind aus vor uns liegenden Trichtern herübergekrochen, da ihnen der Weg in ihren Graben wohl zu weit war. An der Böschung links neben uns liegt ein toter Engländer. Er muss direkt in ein Bajonett hineingestürzt sein. Ein Teil des Gewehrlaufes steckt ihm im Leib, während das aufgepflanzte Seitengewehr weit aus dem Rücken herausragt. Wir schaufeln uns gleich einen ordentlichen Gewehrstand zurecht und stellen das Gewehr darauf. Vorläufig bleibe ich mit Wilkins daran stehen. Thiel soll für etwas Essen sorgen, denn wir haben unsere Lebensmittel dort in dem Unterstand. Dahin kann Thiel natürlich nicht erst laufen. Er revidiert die Brotbeutel von einigen vor uns liegenden gefallenen Engländern. Da findet er nicht bloß genügend Lebensmittel, sondern auch was Anständiges zu rauchen, was uns zur Beruhigung der Nerven sehr willkommen ist. Neben uns liegt das zerschossene und verbeulte Maschinengewehr, das vorher hier eingesetzt war. 3 Mann von der Bedienung liegen tot daneben. Wir kannten sie sehr gut, denn sie gehörten ja zu unserer Kompanie. Eine Hemmung hatten die Engländer ausgenutzt und die Bedienung mit Handgranaten abgetan. Nur dadurch war es ihnen nachher möglich, in so großer Zahl hier einzudringen und sich festzusetzen. Wilkins nimmt den Dreien die Erkennungsmarke sowie Papiere und Wertsachen ab, um diese der Kompanie zurückzuschicken. Im Trichter, neben dem Gewehr hockend, haben wir gegessen. Und nun rauchen wir englische Zigaretten. Da erscheint eine Reservebesatzung. Sie übernimmt hier den Stand. Wir müssen wieder nach unserem alten Stand zurück. Das ist uns bedeutend lieber. Wir nehmen unsere Sachen und ziehen ab. Die anderen müssen eben sehen, wie sie sich hier mit den Verhältnissen abfinden. Im Graben kann man vor umherliegenden Gegenständen kaum laufen. Ab und zu müssen wir über tote Körper hinwegsteigen. Oft ist der Graben von der heruntergewühlten Böschung vollständig verschüttet. An einer Stelle klafft ein riesiger Trichter. Es ist ein zusammengetrümmerter Unterstand. Wer weiß, wie viele darin lebendig begraben worden sind. Oben fallen immer noch einzelne Schüsse. Die Posten schießen auf zurückspringende Engländer. Wiederum schießen auch in den Trichtern des Vorfeldes sitzende Engländer auf unsere Posten. Langsam senkt sich der Abend über das Schlachtfeld. Wir befinden uns wieder im alten Unterstand, aber vorläufig müssen wir am Gewehrposten stehen, denn man kann dem Engländer noch nicht trauen. Das Artilleriefeuer ist jetzt ziemlich verstummt, hüben wie drüben. Nur im benachbarten linken Abschnitt ist noch keine Ruhe eingetreten. Dort halten die Engländer den ersten Graben besetzt. Gelingt ihnen dort ein Durchbruch, müssen wir hier weichen oder wir werden abgeschnitten. Reimann kommt mit noch einer Gewehrbedienung an. Sie sind eigentlich erst vor 2 Tagen abgelöst worden, wurden aber im Laufe des Nachmittags wieder nach vorn gezogen. Es mussten alle verfügbaren Maschinengewehre eingesetzt werden. Im Unterstand ist kein Platz mehr für uns. Er ist voller Verwundeter. Aber Brandt ist nicht mehr hier. Er hat sich trotz seiner Verwundung bei Beginn des Angriffes davongemacht. Nach kurzer Pause legt der Engländer schon wieder Störungsfeuer auf die ganze Stellung, während unsere abgekämpfte und müde Truppe arbeiten muss. Die vollständig zerstörten Gräben und Postenstände müssen in Ordnung gebracht werden. Ein Teil der Leute ist zum Abtransport der vielen Schwerverwundeten kommandiert, denn die Sanitätsmannschaften reichen nicht aus. Gefangene Engländer müssen ihre eigenen Verwundeten wegtragen. Es sind noch einige Gruppenverstärkungen eingetroffen, die auf den Graben verteilt werden. Während Wilkens und Thiel den zertrümmerten Gewehrstand zurechtbauen, muss ich mit der Ordinanz von Reimann nach Thiepval, um dort Munition zu holen. Sie ist sehr knapp geworden. Und wie gerne hätte ich einige Stunden geschlafen. Aber Befehl ist Befehl. Und Munition müssen wir haben, sonst helfen uns alle Opfer nichts, die wir heute gebracht haben. Der Tommy kann jederzeit wieder angreifen. Wir laufen los in die Nacht hinein. Der Mond hat sich gerade durch die Wolken gerungen, so dass es nicht ganz so dunkel ist und man einigermaßen sieht, wohin man geht. Mein Kamerad weiß als Ordonnanz Bescheid auf dem Wege und das kommt uns zustatten. Die Mulde haben wir verhältnismäßig schnell hinter uns. Aber nichts als Trichter, immer wieder Trichter. Dann benutzen wir ein Stück Straße. Umgefallene Baumstämme versperren uns oft den Weg, Gewehrkugeln zischen vorbei. Wir gehen im Laufgraben, der aber nur teilweise vorhanden ist. Das Trommelfeuer hat die Gegend an manchen Stellen stark verändert. Vorher noch hier und da vorhandene Merkmale, nach denen man sich nachts richten konnte, sind spurlos verschwunden. Ein kühler Luftzug streicht heran. Er tut den erhitzten Gesichtern wohl. Oft kommen Granaten und Schrapnells in bedenkliche Nähe, aber deshalb laufen wir keinen Schritt schneller. Es ist uns einfach nicht mehr möglich. Mit der Zeit wird einem auch alles egal. In Thiepval arbeiten Schanzkolonnen. Es sind Burschen und Handwerker, die als letzte Reserve nach vorn beordert werden mussten. Das ganze Regiment ist auf den Beinen. Ein Zeichen, dass es ernst steht um die Stellung. Im MG-Gefechtsstand nehmen wir Munition sowie einige Büchsen Fleisch in Empfang, weil die heute Nacht fällige Verpflegung nicht eintreffen wird und wir diese Nacht nicht noch einmal den Weg nach Thiepval machen können. Nach etwa 1 Stunde machen wir uns auf den Rückweg. Ich trage 2 Kästen Patronen, mein Kamerad 1 Kasten und die Fleischbüchsen. Anfangs kommen wir leichter vorwärts, in dem frisch ausgeworfenen Graben läuft es sich besser. Aber bald warten wir wieder im Schlamm. Artilleriefeuer und Gewehrkugeln zwingen uns, den miserablen Laufgraben zu benutzen. An einer Stelle patschen wir durch Wasser, das bis an die Oberschenkel reicht. Nur langsam kommen wir unserem Ziel näher. Bei dem Maschinengewehr, das an der Bachunterführung liegt, rasten wir ein wenig. Ich bin sehr müde. Die Anstrengung der letzten Stunden hat die Nerven arg mitgenommen. Aber noch ist nicht Zeit zum Ruhen. Wir gehen weiter. Der Feind schießt Schrapnells. Krankenträger mit Verwundeten begegnen uns. In der Mulde, die uns noch vom Graben trennt, liegt Minenfeuer. Ein paar Schrapnells krepieren 10 Meter vor uns. In einem Trichter sitzend warten wir auf einen günstigen Augenblick, um das letzte Wegstück ungefährdet zurücklegen zu können. Irgendwo in der Nacht jammert ein Verwundeter. Am anderen Morgen fängt der Engländer von neuem an zu trommeln. Uns kommt das Grauen an, wenn sich heute das ganze Drama von gestern wiederholen soll. Kaum, dass wir 2 Stunden schlafen konnten, bei dem Trommelfeuer zu schlafen ist unmöglich. Die schwersten Kaliber sind wieder am Werke. Unsere Artillerie ist aber auch nicht faul, sie schießt ganz unheimlich. Wahrscheinlich hat man Beobachtungen gemacht. Der Kern des englischen Feuers liegt dieses Mal mehr links. Der Gegner wird versuchen, die Einbruchsstelle im benachbarten Abschnitt zu erweitern und dort vorzustoßen. Wenn ihm das gelingt, hat er uns ebenfalls im Sack. Unsere Artillerie schießt auch auf das dort von den Engländern besetzte Grabenstück, um es zum Gegenstoß reif zu machen. Wir sind neugierig, wie die Geschichte enden wird. Das englische Feuer währt dieses Mal nur 1,5 Stunden, dann lässt der Gegner seine Divisionen stürmen. Wieder steigen rote Leuchtkugeln, wieder fegt das deutsche Sperrfeuer zwischen die Reihen der Angreifer und reißt ihre Leiber in Fetzen. Wieder jagen die Maschinengewehre unzählige Kugeln in die anstürmenden Wellen. Es hilft nichts. Links krachen wieder Handgranaten. Von dem besetzten Stück aus rollen die Engländer den Graben nach den Flanken hin auf. Zwar hat dieser Angriff nicht mehr die Stoßkraft wie der gestrige. Durch das konzentrierte Feuer unserer Artillerie hat der Gegner schon in seiner Ausgangsstellung schwere Verluste erlitten. Vor uns kommt er gar nicht auf. Der Angriff bleibt schon in der Entwicklung stecken. Im linken Nachbarabschnitt gelingt es aber, dem Gegner die Einbruchsstelle zu erweitern, wodurch auch unser linker Flügel in einen Riegel zurückgenommen werden muss. So ist also ein Grabenstück verloren gegangen. Mehr hat dem Engländer der Einsatz von 2 Divisionen nicht eingebracht. Der großzügig angelegte Angriff ist gescheitert an dem zähen Aushalten des deutschen Frontsoldaten, der hier Tage und Nächte lang ausharrt, in Schlammlöchern und Trommelfeuer, alle Entbehrungen auf sich nehmend. Dazu sind uns die unerschöpflichen Hilfskräfte und Materialien versagt, die dem Gegner zur Verfügung stehen. Manchmal ist es aber trotzdem nicht zu vermeiden, dass dem Gegner ein Grabenteil oder eine Ortschaft, die allerdings wohl auf der Karte verzeichnet ist, sonst aber nur aus einigen von Baumstumpfen umgebenen Steinhaufen besteht, überlassen werden muss. Sind solche verloren gegangene Teile für den Verlauf der Stellung von Nachteil, müssen sie durch Gegenstoß zurückerobert werden, wobei oft um jeden Meter Boden schwer gerungen wird. In der folgenden Nacht wird das Bataillon, das bis jetzt im ersten Graben lag, herausgezogen und bezieht Reservestellung. Infolgedessen werden wir auch abgelöst, dürfen aber nicht ins Ruhequartier, sondern müssen Reservestellung in Irl beziehen. Unsere Lage war brenzliger, als wir alle ahnten. Sie ist es jetzt noch, sonst könnten die abgelösten Abteilungen in Ruhe gehen. Auch die jetzt vorne liegenden Bataillone sind schon stark geschwächt. Ein Einbruch der Engländer ist jederzeit möglich. Die Verluste, die bis jetzt unser Regiment in den letzten Tagen erlitten hat, sind außergewöhnlich groß. Die Mannschaften sind von den ausgestandenen Strapazen stark zermürbt. Unser Rückweg gestaltet sich äußerst schwierig. Von den Laufgräben verraten nur noch schwache Spuren deren ehemalige Existenz. An ihrer Stelle stehen ungeheure wassergefüllte Trichter. Wir gehen aufs Geradewohl in Richtung Thiepval. Englisches Störungsfeuer verfolgt uns auf dem ganzen Weg. Endlich erreichen wir den MG-Gefechtsstand. Hier finden wir vorläufig Ruhe und etwas zu essen. Nach einer halben Stunde Erholung brechen wir auf. Unser Weg führt an unserem ehemaligen MG-Gefechtsstand vorbei, der vollständig zusammengeschossen ist. Dicht neben dem Weg liegt ein 38 cm Blindgänger. Er ist ungefähr 1 Meter lang. Mit solchen Brocken hatte uns der Engländer auch in der ersten Linie bedacht. Wir durchqueren die Trümmer des Dorfes Thiepval. Hier sieht man kaum noch, wo ein Haus gestanden hat. Nicht einmal die Trümmer von Häusern sind mehr vorhanden. Alles ist zerstampft, zersplittert und zerspellt von der Wucht der Granaten. Die Gärten mit ihren Bäumen und Sträuchern sind verwüstet. Alles macht einen traurigen Eindruck. Die Kanonen haben das Bild der Erde vollkommen verschandelt. Am Ausgang von Thiepval sammelt ein Leutnant die Reste seiner Kompanie. Ich glaube, es sind keine 40 Mann, die hier stehen. In Zeltbahnen gewickelt liegen die leblosen Körper gefallener Kameraden daneben, die sie mit nach hinten nehmen wollen. Um der Artillerieschlucht auszuweichen, schlagen wir den Weg über Grand Cour ein. Dieser führt durch einen Grund mit schützendem Gebüsch. Links des Weges zieht sich ein Hang hin. In diesem Grund liegt der Hauptverbandsplatz. Zelte sind aufgeschlagen, in denen die Verwundeten untergebracht werden, die keinen Platz mehr in den Hang führenden Stollen gefunden haben. Über die Zelte gespannte weiße Tücher mit roten Kreuzen können nicht verhindern, dass gerade über ihnen eine Lage Schrapnells platzt. Unwillkürlich suchen wir in einem der Stollen Schutz. In den Gängen liegen Verwundete. Kaum sind wir in den Stollen hineingetreten, als uns ein Sanitätsunteroffizier in nicht misszuverstehender Weise klarmacht, sofort zu verschwinden. Er meint, durch die viele Lauferei hier vorbei bekämen sie Artilleriefeuer. Wilkens entgegnete ihm, dass wir Bekannte aus unserer Kompanie suchen, die hier sein müssen. Er glaubte, Brand hier zu treffen. Wir gehen alle drei Stollen durch. Da es darin ziemlich dunkel ist, können wir die Gesichter schwer unterscheiden. Die Verwundeten sitzen und liegen so dicht gedrängt, dass man auch nicht überall hinsehen kann. Im letzten finden wir drei von unserer Kompanie. Sie gehören zu einer Bedienung und sind alle drei von einer Granate verwundet worden. Nun warten wir hier, bis sie nach hinten gebracht werden. Brandt ist nicht mehr hier. Vielleicht ist er irgendwo in einem Graben liegen geblieben. Wer von den Verwundeten nicht laufen kann, muss hier so lange liegen bleiben, bis es den Fahrzeugen möglich ist, heranzukommen. Und das kann unter Umständen sehr lange dauern. Hinter den Zelten, die sich im Schutze des Hanges hinziehen, liegen Tote. Sie sind mit Zeltbahnen zugedeckt. Wir gehen weiter und erreichen Grandcourt, das unter dem Trommelfeuer ebenfalls stark gelitten hat. Es ist kaum wiederzuerkennen. In Irl haben wir endlich einmal wieder Ruhe. Sie tut unseren Nerven gut. Man darf nicht an Vergangenes zurückdenken. Schaubel und Brand liegen im Lazarett. Viele andere von der Kompanie sind tot oder verwundet. An den Gewehren in Stellung befinden sich die letzten Reserven. Bald wird die Division aus dieser Hölle herausgezogen werden müssen. Eine Infanteriekompanie hat großes Unglück gehabt. Sie war zum Gegenstoß nach Crevilliers vorgezogen worden. In der folgenden Nacht wurde das Gebäude, in dem die Leute untergebracht waren, in Brand geschossen. Dadurch kamen 20 Mann in den Flammen um, während ein großer Teil Brandwunden erlitt. Wir haben als vierten Mann Zocher zugeteilt bekommen. Unsere Bedienung ist also wieder gefechtsfähig. Wir müssen gewärtig sein, dass wir jederzeit wieder eingesetzt werden können, wenn vorn unvorhergesehene Dinge eintreten. Schon am zweiten Morgen erhält Wilkens den Befehl, das Munitionsdepot und die Lebensmittelstelle im MG-Gefechtsstand zu übernehmen. Am Abend macht er sich mit den Essensträgern auf den Weg. Nun sind wir wiederum nur zu dritt. Thiel hat bis auf Weiteres die Vertretung für Wilkens. Unsere Kleider haben wir so ziemlich befreit vom Morast. Die gewaschenen Mäntel wollen nicht trocknen. Thiel hat sich mit Kleidungsstücken eingedeckt. Er hat den neuen, noch im Unterstand hängenden Mantel eines Toten an sich genommen. In herrenlosen Tornistern fand er Wäsche und vieles andere. Diese Dinge lagen ja massenhaft im Graben herum. Wenn sich Gelegenheit bietet, habe ich gewöhnlich kein Interesse an solchen Dingen. Hinterher bedauere ich dann, dass ich nichts mitgenommen habe. Noch immer erhält Irl Fliegerbesuch. Alle zwei Tage kommen sie und werfen ihre Bomben ab. Ab und zu wird auch ein Ortsteil beschossen, in dem die Engländer das schwere Geschütz vermuten, das aber im Wiesengrund steht. Unsere Bude liegt glücklicherweise im entgegengesetzten Teil des Dorfes, sonst hätten wir keine Ruhe. Dafür haben wir aber wieder andere Sorgen. In unserem Quartier gibt es sehr viele Läuse. Wir können uns kaum retten. Trotz stundenlanger Jagd will das Viehzeug an Zahl nicht abnehmen. Thiel knackt sie gar nicht erst. Er sammelt sie in einer Tüte, die er dann in das Feuer wirft. Zocher schmort sie in dem flüssigen Wachs des Brenners. Ihn quält das Ungeziefer am meisten. Richtige Löcher haben sie ihm in die Haut gefressen. Durch die starken Verluste der Kompanie erhalten wir nun viel mehr Verpflegung, als uns überhaupt zusteht. Die Rationen an Tabak und Zigarren sind besonders groß ausgefallen. Wir sind wieder einmal soweit ganz zufrieden. Beim Kartenspielen vergeht die Zeit schneller als beim Trommelfeuer im ersten Graben. Dazwischen schreibt man Briefe in die Heimat und schwindelt den Angehörigen vor, dass es einem gut gehe. Die Wahrheit kann man nicht schreiben, um sie nicht unnütz zu beunruhigen. 2 Tage sind wieder vergangen. Da erscheint am Morgen ein leicht Verwundeter von der Kompanie. Er bringt eine Hiobsbotschaft. Wilkens ist gefallen. Und nun sollen wir in der kommenden Nacht seine Leiche holen. Unter den üblichen Umständen erreichen wir bei Nacht und Nebel Thiepval. Immer noch sind Wege und Gräben verschlammt. Noch liegt das schwere Artilleriefeuer auf der Stellung. Bleich erscheint der Mond. Sein blasses Licht flutet über das Trichterfeld, das einer Kraterlandschaft gleicht. Neben letzten Mauerresten eines Hauses ragen einige kahle Baumstumpen aus dem Gelände, sonst nichts. Der Tote liegt im Graben vor dem MG-Gefechtsstand. Trotzdem man ihn an die Seite gelegt hatte, sind Leute über ihn hinweggelaufen. Er ist kaum zu erkennen. Nachdem wir uns auch vergewissert haben, dass er es ist, legen wir ihn auf eine Zeltbahn, binden diese oben zusammen und stecken eine kräftige Stange hindurch. Hinten und vorn trägt ein Mann. Wir kommen sehr langsam von der Stelle. Oft müssen wir vor Granaten und Schrapnells Deckung suchen. In einem engen Graben begegnet uns ein Trupp Essenträger. Wir drücken uns an die Grabenwand, denn ausweichen ist nicht möglich. Sie müssen über unseren Toten hinweglaufen. Wir ruhen oft aus, denn wir haben ja Zeit. Wir wechseln uns gegenseitig ab. 2 Mann schleppen, während der dritte ausruht. Granaten heulen knapp über unsere Köpfe hinweg, um unweit vor uns einzuschlagen. Einige Infanteristen kommen atemlos herangeeilt. Sie schleppen Rahmen zum Stollenbau. Wir setzen ab, um sie vorbeizulassen. Die Granaten, die über uns hinwegfegten, haben in ihrer Nähe eingeschlagen. Da sind sie gerannt. Dann kommt ein Unteroffizier mit einigen Leuten vorüber, die auch Rahmen tragen. Er sagt uns, dass nicht weit von hier auf Deckung ein Verwundeter jammert. Wir sollten einmal nachsehen. Täglich werden zahlreiche Beweise treuer Kameradschaft geliefert. Täglich kommt es vor, dass Männer ihr Leben einsetzen, um einen verwundeten oder verschütteten Kameraden zu retten. Es kommt aber auch vor, dass der oder jener nicht in der Lage ist, einen schwer Verwundeten zu verbinden. Leider gibt es aber auch Leute, die ein hartes Herz haben und es fertigbringen, einfach vorüberzugehen. Das Kriegsleben ist eben nicht geeignet, die Nächstenliebe zu fördern. Wir 3 setzen unser Leben ein um unseres toten Kameraden willen. Wir könnten ihn ja auch in einem tiefen Trichter versenken und hinten sagen, er wäre nicht mehr zu finden gewesen. Wir nehmen unseren Toten auf und stapfen weiter durch Nacht und Morast. Weit kommen wir nicht, da hören wir Rufen und Jammern. Als wir näher kommen, ruft der Verwundete lauter, er hört uns. Wiederum legen wir unseren Toten auf die Erde. Thiel und ich klettern auf Deckung und gehen auf die Rufe zu. Als er merkt, dass jemand kommt, schreit er noch mehr. Er liegt in einem Trichter. Auf Thiels Frage, wo er denn verwundet sei, erwidert er nur, dass er nicht aufstehen könne. Thiel leuchtet mit der Taschenlampe. Wir sehen sofort, was los ist. Das rechte Bein ist zerschmettert und herumgeklappt. Sein Körper liegt darauf. Ich wälze ihn etwas herum. Er stöhnt sehr laut. Das Knie ist ihm durchschlagen. Er hat schon viel Blut verloren. Das andere Bein ist an der Wade verletzt und blutet ebenfalls stark. Auf unsere Frage, welcher Kompanie er angehört, antwortet er, dass er ein Melder sei. Was sollen wir mit ihm anfangen? Verbinden können wir ihn nicht. Wegbringen? Aber wie und wohin? Wir wollen sehen, dass wir irgendwo einen Sanitäter auftreiben, der ihn gleich richtig verbinden kann. Als wir aber weggehen wollen, fängt der Verletzte an zu jammern. Er denkt, wir wollen ihn unter diesem Vorwand im Stich lassen. Hier in der Nähe muss der Unterstand sein, in den wir einmal flüchteten. Wir wollen den Armen nicht allein lassen. Thiel und ich bleiben da und Zocher geht auf die Suche. Er hat wirklich Glück. Nach 10 Minuten Suchen kommt Zocher mit 2 Sanitätern an. Sie packen den Jammernden in eine Zeltbahn und tragen ihn in den nahen Unterstand. Einer von ihnen sagt leise zu Thiel, dass es ganz zwecklos sei, aber mit der Hoffnung auf Leben wird sein Tod leichter. Unseren toten Gewehrführer tragen wir in dieser Nacht noch nach Miromont, wo er von einem Fahrzeug am Vormittag abgeholt werden soll. Als wir in Irl ankommen, ist es bereits Tag geworden.